Und dann ein neues Kapitel deines Lebens in einer Ja, großen Stadt. da ist an die Leben mehr eine Kulturschock. Ich war noch nicht vorher in Nairobi. Ich habe nur gefallen. Von jeder Stadt sollte durch Nairobi, aber zu leben oder da zu bleiben, verlange ich hatte nicht. Denn Keine Geschwister dort in der Stadt gewesen? damals ich hatte ungefähr 6 Geschwister in Nairobi. Aber für mich, von meiner Erfahrung zu leben mit meinen Geschwistern, war auch die Zeit, ich wollte alleine schaffen. So, ich habe nicht gegangen zu meiner Schwester, noch einmal, oder meinem Bruder. Ich habe direkt in Hostel und wenn diese war Spedium, ich habe bekommen. Und dieses Spedium, ich konnte ohne anpendig zu der Familie lernen. So, ich habe entschieden, ich musste im Hostel bleiben und mein Leben. Ja, das heißt, du hast Englisch und Kiswahili gesprochen im Hostel. Ja, ich habe gewohnt in einem Hostel vor ein Jahr, denn ich habe entschieden, ein Jahr und vor einmal Belgische Bonschaft. Sie haben eine Trade Fair. Und ich bin nur, ich wollte sehen, was in der Trade Fair läuft. Als ich da kam, ich habe gesehen, auch ich sehe verschiedene Firmen, sie haben verschiedene Sachen zu verkaufen. Und ich habe meine Aufmerksamkeit da genommen und viele Fragen gestellt. Und war eine Firma, heißt Matera, Matamako. Sie wollte eine repräsentative Verkäufer, Kaufer oder Die wie heißt Kauffrau, das? die Ja, Vertretung in dem Fall. Kauffrau. Und sie haben nur ein paar Fragen gefragt. Ich habe gesagt, ich bin auch im College, noch nicht fertig. Und sie haben gesagt, okay. Ich habe gesagt, ich kann das machen. Und sie haben gesagt, sie haben gegeben mir 2 Monate Probe zu machen. Wenn sie war nicht da, ich sollte alle über Internet Kommunikation über Internet Netzwerk und auch ich sollte suchen selbst die Kunde. Sie haben verkauft die Teil von große Trecker. Von dem Traktor, also Ja, landwirtschaftliche Geräte. und Straßenbauergeräte. Das auch. Das war also komplett neu für dich in diese War komplett neu, Geschäft. aber ich habe geschafft. War gut und ich habe gearbeitet mit bis 2005 parallel mit College und gearbeitet und dann ich bin hier in Europa gekommen durch Matera Matamako. Sie haben einen Urlaub, ich kann sagen. Ich sollte auch wissen, wie läuft, nicht nur zu verkaufen, was kommt von Europa und das Kennen ist, wie ist in Europa. Denn ich habe bekommen eine Reise in Europa. In 2 Monaten, es war 4 Wochen in Belgien, zu sehen diese große Firma und was sie machen und treffen mit Kunden. Und dann ich bin auch in Frankreich, in Paris gegangen, da 2 Wochen. Denn mit Reise, mit der Firma war zum Ende. Ich sollte auch selbst sehen, wie ist Europa. Ich bin nach Spanien, in Salamanca, da geblieben vor 1 Woche. Denn, ja, 1 Woche. Denn ich bin in. Ich hatte Orientierung verlieren. Wo ist nahe von dir an den Platz? Erstmal war Katastrophe. Ich konnte nicht glauben, ist dieses Leben oder. Denn ich bin hier von Salamanca. Ich habe geguckt in Salamanca, welches Land ich habe geholt, Uber. Denn ich habe gesehen, oh, Deutschland. Denn ich bin von Salamanca, ist Andi von Sul zu bis in Köln. Und in Köln, da ich habe getroffen mit vielen kenianischen Leuten. In Köln. Ja. Ich habe auch gesehen, sie haben. In Frankreich, Belgien und Spanien War war schwer zu treffen mit ja den mit kenianischen Leuten. den Aber in Köln war viele und sie haben Verein und was. So, ich habe so viele in kurzer Zeit Informationen bekommen. Und dann ich habe entschieden, oh, hier ist ein schönes Land. Ich musste einmal zurückkommen, aber ich konnte nicht wissen, in welchen Weg. Ich bin in Kenia zurückgegangen, Nairobi in dem Fall. in Nairobi. Aber Nairobi, ich war betrogen, die Zeit, ich war hier bei Buchhalter in meinen Firma. Und war so schlimm. Ich habe gearbeitet, nur 6 Monate zu bezahlen, zurück Geld, das ich habe nicht genommen. Wegen Buchhalter hat geglaubt. Und dann, ich habe gedacht, Nairobi ist nicht schon für mich. Aber nochmal, 6 Monate lang hast du keinen Lohn bekommen. Ich habe gearbeitet, meine Arbeit war so. Ich sollte finden, die Bauer, die Kooperative für Bauer. Sie haben bekommen Traktor und von das ich habe nur bekommen, wie heißt Commission, wie Die, heißt du hast auf Kommission Provision. Provision gewonnen, Ich habe nur bekommen. Provision bekommen und das war immer so. Aber keine richtige Lohn. Keine richtige Lohn. Na, Provision. Nur Provision, aber war gut. Wenn in Kenia diese, wie heißt, war sehr teuer und in Kenia sie konnte nichts irgendwo finden. Nach kurzer Zeit werde Ersatzteile kaputt, in dem Fall. Ersatzteil. So war einfach zu verkaufen. So diese Provision hatte klein, aber viel vor einmal. Das heißt, dann war zu Ende. Matera haben gesagt, dass er war mein Vertrauensperson, so ich soll bezahlen, obwohl er war nicht da. Und ich habe bezahlt, aber am Ende war nicht ein gutes Gefühl für mich. So ich habe gesagt, tschüss Matera, ich wollte nicht mehr arbeiten mit. Zu Beginn war so schön und dann zum Schluss so traurig, dieser Ja, Vertrauensbruch von denen. Denn mein jüngster Bruder war in Malindi. Und war meine traurige Zeit. Es war sehr kaputt. Und mein Bruder hat gesagt, vielleicht komme in Malindi vor 2 Wochen. Du kannst Urlaub nehmen. Nimm diese Break. Nimm Pause von alles und komm und nur relax vor 2 Wochen. Und dann du kannst organisieren noch einmal dein Leben. Und ich bin da gegangen, ich habe gesagt, wow, war mein erstes Mal in der Küste. Ich sage, wow, Meer und Leben. Ne? Und ich habe gesagt zu meinem Bruder, ich wünsche einmal hier leben. Direkt am Strand. Ja, denn ich hatte meine kleine Geld, das ich habe, ich hatte mit und ich habe gesagt zu meinem Bruder, jetzt ich gehe zurück in Nairobi, ich hole was ich kann, komme zurück hier und fange an noch neu. Und ich habe angefangen neu in Malindi, wo jetzt mir zu Hause. Was hast du dort angefangen? Ich habe, erste Mal, ich habe nur angefangen, da ist Tourismus dort, oder? Da ist der Tourismus und da leben ist andere. Ist nicht leben wie in Nairobi. Nairobi ist Leute, sie sind nur zum Rennen nach dem diese Kenya Shilling. Mhm. Da ist die Leute, sie machen langsam. Mhm. Aber ist nur wegen, sie leben nur da wegen Touristen. Mhm. Einkommen ist nur von Touristen. Und ich habe gedacht, was hier fährt, was die Leute hier brauchen. Und ich habe gedacht, wenn diese Leute, die Frauen da, sie bekommen Nairobi-Style für Model, sie werden glücklich. Mhm. Und ich habe gemacht eine Frisur und Model laden, aber nur nicht, was sie konnte finden in der Küste, aber von Nairobi. Ja. Und ich habe von da angefangen. Das war dein eigenes Schönheitssalon. Mhm. Und dann ich habe diese Salon gemacht. Und ich habe gedacht, mit Touristen kommt eine Monate, ist so niedlich, gibt es gar nichts. Kommt, wenn gar nichts, auch diese Frauen, die arbeiten im Hotel, sie haben keine, gar nichts. Ich habe gedacht, lieber mit was ich habe studiert, zurück zu suchen Arbeit. Ich habe gesucht in einem Bauer, Araber, und da ich habe gearbeitet. So ist es war zum Arbeiten und auch mein Geschäft. Hast du allein den Salon, diesen Salon betrieben oder gab es andere, die diesen Schönheitssalon mit dir betrieben haben? Sie haben, war andere Salon, aber man versucht immer besonderer zu sein. Ja? So für mich, ich habe gesucht, viele sie hatten nur für Haar, nur Frisur und ich sage dank, warum Frisur alleine? Die Frau, die kommt ja vor Frisur, sie kann auch sehen, gute Tasche, gute Klamotten und sie mitnehmen mit. Und das ist, was ich habe gemacht. Denn später, ich bin ich habe angefangen zu arbeiten mit diesen Arabern und dann ich habe genommen meine Schwägerin, oder wie heißt Schwägerin? Schwägerin. Ja, sie war noch jung und sie hatte keine Arbeit. Ich habe gesagt, wir kommen so. Arbeitet in, und sie war gelernt Frisur. Ich habe gesagt, ich war nicht gelernt Frisur. Ich habe gesagt, okay, sie können das weitermachen, ist arbeiten und ich habe genommen Arbeit, aber parallel zusammen zu Arbeit. Von Arbeit zu anderer Arbeit. Was haben diese arabischen Geschäftsleute gemacht? Er war Professor. Er war gelernt in Oxford. Und er ist geboren in Kenia, aber wir haben Kenia-Araber. Wie gleich, wir haben deutsche Kenianische. Er hatte einen Bauer und er hatte einige Mills, Joghurt gemacht, bis Ende, Käse, Joghurt, von einigen Kuh hat Mills bekommen und hat produziert bis Ende. Und da hast du in der Produktion auch gearbeitet? Und da ich habe gearbeitet.